Wer hat es geändert? Wer wagt es hinter meinem Rücken, einfach irgendwelche Dinge zu ändern? Ha? Werden so Filme gedreht? Scheidung ist hart, aber anständige Filme zu drehen ist härter. Platz 5. The Lady in the Van von Nicholas Heitner. 1970er Jahre. Letztes Jahr war sie in der Gloucester Avenue, jetzt sind wir dran. Alter Obdachlose parkt ihr Wohnmobil in der Einfahrt eines Schriftstellers. 15 Jahre lang. Haben Sie vor, länger hier zu sein? Bei dem Lärm ganz sicher nicht. Die Obdachlose Miss Mary, Maggie Smith, und letztere 1924 geboren, seit Ende der 1950er Jahre eine ganz große britische Schauspielerin. Zimmer mit Aussicht, Gosford Park, als Minerva McGonagall in den Harry Potter Verfilmungen, als Lady Crawley in der Downton Abbey Serie. Diese Maggie Smith macht aus The Lady in the Van eine Geschichte über Menschen. Platz 4. Ein letzter Tango von Hermann Krall. Tango, musikalische Sinnlichkeit, getanzte Lebensgeschichten der berühmten Tango-Tänzer Maria Nieves und Juan Carlos Copes. Keine Cover-Tänzer-Anstrengung à la Let's Dance, um auf Platz 1 zu kommen, sondern Emotion pur. Wie schlau du bist. Guck mal, das ist ein Hühnerei. Kennst du doch bestimmt. Platz 3. Wild von Nicolette Krebitz. Also ich esse Eier ohne Schale. Ich esse sie gerührt oder als Spiegelei. Obwohl man sich darin nicht spiegeln kann, heißt es so. Interspezifische Kommunikation. Die einsame Frau und der Wolf, das Tierische, das Wilde, das Freie bricht sich Bahn in ihr, in der Beziehung zu dem wilden Wolf. Nicolette Krebitz, Regisseurin. Das war eigentlich ganz klassisch. Ich habe davon geträumt, einem Wolf gegenüberzustehen. Gleichzeitig häuften sich die Nachrichten von Wölfen damals in der Lausitz. Wild, das ist eine Gegengeschichte zu Rotkäppchen und der Wolf. Eine geheimnisvolle, fantastische Bilderreise. Märchenhaft, dunkel, romantisch. Mit einer unglaublichen Lilith Stangenberg. Ja, das ist die aus Die Lügen der Sieger und Der Staat gegen Fritz Bauer. Und hier in Wild. Jetzt geht es hier um Platz 1. Um den am Ende des Gedankens mit Platz 2. Elegant zusammenzuführen, hoffe ich jedenfalls. Also an der Spitze der Arthouse-Charts. Ein Mann namens Uwe von Hannes Holm. Das Grauen von Bestseller-Verfilmungen zeigt sich bei Ein Mann namens Uwe exemplarisch an der Katzenauftauszene. In Friedrich Backmanns Roman über den lebensmüden Misanthropen erfriert die Katze fast im Schnee. Uwe, seine Nachbarin Parvaneh und der dicke Nachbar gehen mit dem Fellbündel ins Haus. Der dicke Nachbar reißt sich das T-Shirt vom Leib und wärmt das Kätzchen, es ist eben Winter, bis es erwacht. Im Film Ein Mann namens Uwe verklemmt sich die Katze im Sommer am Haus. Uwe, die neue Nachbarin Parvaneh und der dicke Nachbar gehen mit ihr ins Haus, wie gesagt Sommer, und Parvaneh sagt, das ist aber kalt hier drin. Hä? Fragen wir uns. Dann reißt der dicke Nachbar sich das T-Shirt vom Leib und so weiter. Vollkommen unverständlich, diese Szene. Manchmal, wie hier, hat man den Eindruck, dass Bestseller-Verfilmungen, weil der Roman sich so gut verkaufte, die Geschichten zwecks multimedialer Verwertung eben nur abhaken. Aber so viel Widerspruch gibt's nun mal häufig im Kino. Worauf ich mich freue, das ist Baha Pass nächsten Film. Ja, bitte den Namen merken. Baha Pass kannte ich vorher auch nicht. Die im Iran geborene Schwedin Baha Pass lässt einen diesen sentimentalen, schlechten Film, Ein Mann namens Uwe, nicht vergessen. Mann, entwickelt die Frau an der Seite von Griskram Uwe alias Rolf Losgaard eine Ausstrahlung. Manchmal durchstrahlt ein Schauspieler, eine Schauspielerin einen ganzen Film. Das ist so auf Platz 2 mit Virginie Efira in Birnenkuchen mit Lavendel. Das ist ebenso auf Platz 1 mit Ein Mann namens Uwe. Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire. It tells you how to desire. Kino ist letztlich eine völlig perverse Kunstform, sagt der slowenische Denker Slavoj Žižek in The Pervert's Guide to Cinema, dieser wunderbaren Kinoreise auf DVD erschienen. Žižek sagt, das Kino gibt einem nicht, was man sich wünscht, sondern lehrt die Sehnsucht. Touché.